als sei also die sozusagen diese, als sei irgendwie der Bunker der deutschen, des deutschen Staates, der deutschen Volksstaatlichkeit irgendwie angetastet, als gäbe es da groß was zu feiern, weil eben diese Fremdbefreiung durch die Befreier stattgefunden hat, nicht durch eine Revolution in Deutschland, ja, deswegen wäre da irgendwas erledigt und irgendwas zu feiern. Ist natürlich klar, banal und trivial, das zu, in dem Sinne sich darüber zu freuen, das zu begrüßen, aufzuatmen, aber eine Feier ist eigentlich eine Banalisierung und es wird der Sache überhaupt nicht gerecht, um die es geht, dass nichts erledigt ist und dass die Bunkerfundamente dieser deutschen Volksstaatlichkeit, das Projekt Deutschland, eigentlich immer noch steht, ja, und zwar größer denn. Der schmeißt immer einen Stein die ganze Zeit. Ich gleich mit Kopf, ich meine Stein einfach rüber. Dieser Glauben, mir geht es ja so im Moment an diesen Kinderglauben auch wieder an die deutsche Volksstaatlichkeit als eine demokratisch erneuerte und demokratisch restaurierte, wo dann aber die eigentliche Restauration der deutschen Zustände genau in der Adenauer Republik stattgefunden hat und von Brückner beschrieben wird als eine, und er nennt das jetzt mit der US-Strategie jener Zeit des Kalten Krieges und der Eisenhower-Ära entlehnten Formeln, Security Risk Strategie. Das heißt also, dass praktisch jede widerständige Regung in den Subjekten McCarthyistisch, ja, durch den Ausbau des innenpolitischen Überwachungsstaats, wenn wir heute sagen, im Keim erstickt werden muss. Also wenn man das mal verlängert, dann wäre das, was er da auch genau schildert, und Dokumenten auch belegt, ja, und in der Diskussion, in der Debatte der Deutschen damals auch sozusagen widerspiegelt, wie die nur darauf reagiert haben, auf der Tendenz, statt einer wirklichen Demokratisierung, eine Aushöhlung der Demokratie im Namen der Demokratie. Hat man jetzt den Gewalttäter da drüben? Ja, das ist ein Bettelwald. Der Papa stand am Fenster und wir sind wieder ins Haus reingelandet. Die wohnen da nicht mehr gegenüber. Ja, die Kleinen sind hier auch schon mal. Wir haben schon mal Ärger, dass die Spitzen da drin herkommen. Die haben das gestern auch nicht ganz falsch im Auto spielen, dann kriegen wir Steine. Das sollte vielleicht nicht zum Fenster aussprechen, dann kommen solche Hände weg. Dann können Sie das vielleicht an, sondern. Okay, lass mal auf sich beruhen. Solange das nicht weitergeht von den gewaltigen Elementen da. Und versuche es gerade schnell zu Ende zu führen, diese Grundthesen. Kernthese wäre also bei Brückner die Restauration versus Rekonstruktion der Linken in der BRD, also Restauration des Staatsapparats unter dem Firmenschild von Demokratie, durch genau diese Eliten, ja, die Kontinuitätseliten, und eine immer größere spürbare Ohnmacht, Enttäuschung und Ohnmacht der sich einigermaßen aufrappelnden Linken in Westdeutschland, die dann sich hauptsächlich, brauche ich die Stationen, heute Abend will ich die Stationen dann nicht noch auch mal aufzählen, denen entlang er das zeigt, nämlich gegen die Wiederbewaffnung, gegen die Atombewaffnung und auch überhaupt gegen das Wettrüsten, aber dann insbesondere den Griff nach der Atombewaffnung von Seiten eben des Verteidigungsministers Strauß und dieser Kreise halt. Das muss jetzt nicht alles aufgewärmt werden. Viel interessanter sind nicht es ist natürlich ein schönes Geschichtsbuch, sich das alles nochmal, diese trostlose Miserabilität der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland